Dann kommen wir zur Beschlussfassung über folgenden Vorschlag. Der Deutsche Volksrat erklärt sich zur provisorischen Volkskammer im Sinne der von ihm am 19. März 1949 beschlossenen, vom 3. Deutschen Volkskongress am 30. Mai 1949 bestätigten Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Bitte, wer für diesen Vorschlag ist, sich von den Plätzen zu erheben. Ich danke. Ich bitte um die Gegenprobe, Stimmenthaltungen. Der Vorschlag ist einstimmig angenommen worden. Hiermit geht der erste Teil der heutigen Sitzung zu Ende. Wir erlebten, wie das Manifest des Deutschen Volksrates zur Nationalen Front des demokratischen Deutschlands diskutiert und einstimmig angenommen wurde. Hörten die große Rede, mit welcher Wilhelm Pieck die Umkonstituierung des Deutschen Volksrates zur provisorischen Volkskammer begründete, und hörten nach ausführlicher Diskussion die einstimmige Annahme dieses historischen Beschlusses, der ein wichtiger Schritt ist auf dem Wege zur Deutschen Demokratischen Republik.